ich kurz nach acht. Du hast viel geredet und ich hab viel gelacht. Die Sonne sinkt in den Horizont und wir schauen zu, wie der Mond am Himmel wohnt. Eigentlich wollte ich um elf zu Hause sein. Morgen um halb sieben wird der Wecker wieder schreien. Die Dunkelheit kommt durch das Fenster ins Haus. Wir lassen sie ruhig kommen und alle Lichter auf. Das Wein, bevor ich gehe. Mein Weg ist so weit und bei dir ist es so schön. Nur noch ein Glas Wein, bevor ich gehe. Nur ein kleines Glas, dann werde ich weitersehen. Gehen. Schon Viertel drei, so schnell kann die Zeit vergehen. Der Morgen wird bald kommen, die Nacht geht vorbei und du entkorkst schon wieder eine neue Flasche Wein. Oh Mann! Na, noch ein Glas Wein, bevor ich gehe. Mein Weg ist so weit. Ist es so schön? Nur noch ein Glas Wein, bevor ich.